Kapitel 8. Von der großen Eiche am Wiesenrand fiel das Laub. Es fiel von allen Bäumen. Ein Ast der Eiche stand hoch über den anderen Zweigen und langte weit hinaus zur Wiese. An seinem äußersten Ende saßen zwei Blätter zusammen. Es ist nicht mehr wie früher. Nein. Heute Nacht sind wieder so viele von uns davon. Wir sind beinahe schon die Einzigen hier auf unserem Ast. Man weiß nicht, wen es trifft. Als es noch warm war und die Sonne noch Hitze gab, kam manchmal ein Sturm oder ein Wolkenbruch und viele von uns wurden damals schon weggerissen. Obgleich sie noch jung waren, man weiß nicht, wen es trifft. Jetzt scheint die Sonne nur selten. Und wenn sie scheint, gibt sie keine Kraft. Man müsste neue Kräfte haben. Ob es wohl wahr ist, dass an unserer Stelle andere kommen, wenn wir fort sind, und dann wieder andere und immer wieder? Es ist sicher wahr. Man kann es gar nicht ausdenken. Es geht über unsere Begriffe. Und man wird auch zu traurig davon. Warum wir weg müssen? Was geschieht mit uns, wenn wir abfallen? Wir sinken hinunter. Was ist da unten? Ich weiß es nicht. Der eine sagt das, der andere dies, aber niemand weiß es. Ob man noch etwas fühlt? Ob man noch etwas von sich weiß, wenn man dort unten ist? Wer kann das sagen? Es ist noch keines von denen, die hinunter sind, jemals zurückgekommen, um davon zu erzählen. Gräme dich nicht zu sehr, du zitterst ja. Lass nur, ich zittere jetzt so leicht. Man fühlt sich eben nicht mehr so fest an seiner Stelle. Wir wollen nicht mehr von solchen Dingen sprechen. Nein, wir wollen es lassen. Aber wovon sollen wir sonst sprechen? Wer von uns beiden wohl zuerst da hinunter muss? Damit hat's noch Zeit. Erinnern wir uns lieber, wie schön es war, wie wunderbar schön, wenn die Sonne kam und uns so heiß brannte, dass man zu schwellen glaubte vor Gesundheit. Weißt du noch? Und dann der Tau in der Morgenstunde und die linden, herrlichen Nächte. Jetzt sind die Nächte furchtbar und nehmen kein Ende. Wir dürfen uns nicht beklagen. Wir haben länger gelebt als viele, viele andere. Ich bin wohl sehr verändert. Keine Spur. Du glaubst wohl, weil ich so gelb und hässlich geworden bin. Nein, bei mir ist das etwas anderes. Ach, geh. Nein, wahrhaftig. Glaub mir. Doch, du bist so schön wie am ersten Tag. Hier und da vielleicht ein kleiner gelber Streifen, kaum zu merken. Und er macht dich nur noch schöner. Glaub mir doch. Ich danke dir. Ich glaube dir nicht. Nicht ganz. Aber ich danke dir, weil du so gut bist. Du bist immer gut zu mir gewesen. Ich begreife es jetzt erst ganz, wie gut du warst. Schweig doch. Die Stunden vergingen. Ein nasser Wind strich kalt und feindselig durch die Baumwipfel. Ach, jetzt. Ich... Es war sanft von seinem Platz gelöst und schwebte hernieder. Nun war es Winter. Thank you.